Niemand kennt Bundespräsidenten. Wirklich. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Marius. Unser heutiges Thema ist Raik Anders, weltdeutschen Bundespräsidenten. Ja, Raik Anders hat vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, noch vor der Bundespräsidentenwahl, die ja jetzt schon durch ist und wir kennen auch schon das Ergebnis, wo er eben ein bisschen beschreibt, wie das dazu kam, dass er eben den wählen durfte und was er dann auch bei der Wahl gemacht hat. Verrückte Sache. Es ist nicht lange her, da war ich noch ein unterprivilegierter Underdog, der in einem runtergekommenen Kühlhaus auf Rinderhälften boxt, um eine Chance auf den Titel zu bekommen. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Einladung zur Bundesversammlung bekommen. Also, dass ich demnächst im Reichstag den neuen Bundespräsidenten mitwählen kann. Ja, tatsächlich krass. Der Typ macht seit 3 Jahren YouTube-Videos und jetzt sitzt er in der Bundesversammlung. Es ist schon eine coole Karriere für heutiges Deutschland. Ja, ich meine, eigentlich müsste man davor seinen Hut ziehen. Ne? Ich meine, 3 Jahre in so einer kurzen Zeit hat er auf jeden Fall schon was geschafft. Also, ich gönn's ihm. Von mir aus soll er es machen. Aber zurück zur Wahl an sich. Es ist natürlich alles keine Spaßveranstaltung, sondern sehr präsidial und ernst. Und zumindest die Süddeutsche Zeitung sieht in Steinmeier genau den Richtigen für den Job als Bundespräsident. Es geht um das Wohl der Demokratie. Gerade der Zeit, in der wir davon reden, wie man dem aggressiven Populismus begegnen kann, ist der Kandidat Steinmeier eine Art Anti-Trump. Das ist jetzt natürlich alles Ansichtssache, aber ich könnte mir vorstellen, dass man den Vorwürfen der Populisten, dass die alten Parteien alle nur das Gleiche sind, jetzt nicht unbedingt damit den Wind aus den Segeln nimmt, indem sich alle alten Parteien hinter einem Kandidaten versammeln. Also ich meine, die SPD ist für Steinmeier, CDU und CSU sind für Steinmeier, die FDP ist für Steinmeier, die Grünen sind für Steinmeier. Also jedenfalls haben die Grünen gesagt, dass sie den Kandidaten der Linkspartei, Christoph Butterwege, nicht bei der Wahl unterstützen werden. Also, wie gesagt, bin ich kein Raik Anders Fan, aber hier muss ich ihm tatsächlich zustimmen. Das war ein sehr guter Punkt. Das, was momentan in der Presse über Steinmeier berichtet wird, finde ich, ja, es ist unfassbar wirklich, wie tendenziös es ist. Das heißt, entweder sind die Grünen für Steinmeier oder sie unterstützen überraschend den stellvertretenden AfD-Bundesvorsitzenden Albrecht Glaser oder den ehemaligen Fernsehrichter Alexander Holt oder Martin Sonneborns Vater. Und ja, das sind alles echte Kandidaten. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass er sich so ein bisschen darüber lustig macht, dass Richter Alexander Holt Bundespräsident werden könnte. Also quasi mit den echten Kandidaten. Aber ich meine, wir reden gerade darüber, dass ein YouTube-Star das Oberhaupt des deutschen Staates gerade wählt. Also er ist auch ein echter Wähler des Bundespräsidenten. Von daher hätte ich Richter Alexander Holt eigentlich richtig geil gefunden. Steinmeier muss sich um seine Wahlen etwa so fürchten wie ein Priester ums Amen in der Kirche. Also das Ding ist sicher, das ist gelaufen. Was die Frage aufwirft, warum ich dann überhaupt an dieser Wahl teilnehme, dass ich gegen Steinmeier stimmen möchte. Und zwar nicht mal, weil ich der Meinung bin, dass Steinmeier der schlechteste Mensch der Welt wäre oder dass er der furchtbarste Bundespräsident wird, den wir jemals hatten, sondern aus Protest gegenüber dieser Art Wahl. So, also ich finde es einfach unmöglich und es ist auch einfach ein Zeichen dieser politischen Starre in Deutschland nach 12 Jahren Merkel, nach einer großen Koalition nach der nächsten, dass man keinen echten Wettbewerb mehr zustande bringt um das höchste Amt im Staat. Ich finde, eine echte Demokratie, eine standhafte Demokratie braucht gemeinsame Werte. Aber nicht gemeinsame Kandidaten. Also, und hier habe ich das größte Problem mit dem Format von Raik Anders. Weil es ist weder Late-Night-Show, weil es nicht lustig genug. Und noch Infotainment, weil es absolut verwirrend ist. Was sie jetzt sagt, es gibt halt Wahlen, aber die sind sozusagen gar nicht demokratisch. Ich bin trotzdem dabei, um zu protestieren. Aber das Wichtigste, was dabei ist, das sind keine Wahlen und Bundespräsident ist keine politische Stelle. Das ist das Wichtigste. Deswegen sind das keine Wahlen an sich. So ist das System aufgebaut. Das ist eine Zeremonie. Der deutsche Bundespräsident ist wie britische Königin. Das ist nur so eine PR-Stelle. Das ist eine Person, die nur Reden hält und dann Botschaften empfängt und wirklich an den so einen Zeremonien teilnimmt. Deswegen ist Steinmeier da. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich ein guter Punkt, den er da aufbringt. Denn wir nennen das immer noch Wahlen, also nicht nur ein reines Zeremoniell. Und inwieweit der Bundespräsident jetzt wirklich eine politische Funktion hat, ist ja eigentlich klar, nämlich quasi keine. Aber er ist halt immer noch das Aushängeschild von Deutschland. Und ich finde, da eine Wahl für zu haben, ist eine wichtige Sache. Es ist kein Aushängeschild von Deutschland. Niemand kennt Bundespräsidenten. Wirklich, wenn du wirklich einen Ausländer fragst, wer ist deutscher Bundespräsident, würde niemand sagen. Alle kennen Merkel, weil das ist wirklich die Person. Und ja, aber darum geht es ja nicht, was irgendwelche anderen Menschen immer nur sagen, sondern er ist immer noch der Staatsoberhaupt und das hat halt diplomatische Konsequenzen. Ja, aber das ist kein Zeichen. Und jemanden zu wählen, der einfach nur irgendwie von allen gleichzeitig bestimmt wird, finde ich auch ein bisschen falsch, weil das eben nicht das ist von der Demokratie und von der Wahl. Ich finde, aber das hat nichts mit Demokratie zu tun. Das ist zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Keine Ahnung, als in der anderen Zeiten, als in Deutschland Demokratie und politische Konkurrenz viel stärker war, gab es auch solche Zeremonien. Und die wurden genauso gewählt. Ich finde es gut, dass Reik zumindest das Problem der fehlenden Konkurrenz in der deutschen Politik thematisiert. Das finde ich gut. Er benutzt ein ganz falsches Beispiel dafür. Das ist, weil das beweist gar nichts. Ich sehe das eigentlich nicht so. Nur weil etwas die ganze Zeit schon so war, heißt das nicht, dass es auch so weiter sein muss. Und gab es früher wirklich Konkurrenz bei Bundespräsidentenwahlen oder war es immer so wie jetzt? Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Meines Wissens nach ist das auch nicht der Fall gewesen, so wie du gesagt hast. Das lag aber auch daran, dass halt quasi auch die Größe der damals noch Volksparteien eben viel größer war. Das heißt, du hattest eben eine CDU, die mit 50 oder knapp 50% da vertreten war und dementsprechend halt auch da gar kein Problem hatte, alleine jemanden zu stellen. Aber ich glaube, dass das gerade jetzt eigentlich notwendig ist, dass sich da was ändert, weil wenn man sich die Umfragewerte im Moment anschaut, dann sind eben alle Parteien irgendwie kleiner und wir haben viel mehr kleine Parteien mittlerweile vertreten im Bundestag und im Reichstag. Das ist doch gut. Ja, ich finde das auch super und dementsprechend finde ich auch die Idee von Reik Anders da ganz gut, dass man wieder sagt, okay, auch auf dieser Ebene muss eigentlich irgendwie dargestellt werden, dass es eben mehr unterschiedliche Kandidaten geben müsste, weil es eben nicht mehr eine Partei ist, die so übermächtig groß ist, sondern eben viele kleinere. Und da wäre ein bisschen mehr Konkurrenz. Aber es gibt doch Kandidaten. Es gibt doch Kandidaten, so von der AfD, von den Linken, von der Partei gibt es auch Kandidaten. Alle, es geht einfach darum, dass es eher so Quatschkandidaten sind. Aber wie gesagt, das deutsche politische System ist so aufgebaut, dass der Bundespräsident keine politische Stelle ist. Er braucht keine politische Stelle in dem Moment sein, sondern er hat eine diplomatische Funktion. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass der Bundespräsident immer noch eine politische Funktion hat. Ja, der ist der Einzige, der unsere Regierung quasi auflösen kann. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist irgendwie passiert. So, die britische Königin könnte es auch theoretisch machen. Ja, oder? Es ist nicht passiert. Wir wollen auch nicht hoffen, dass das passiert. Aber dennoch ist das eine wichtige Funktion, die der hat. Und ich finde eigentlich seinen Vorschlag mit mehr Kandidaten gut. Klar, du sagst, es gibt mehr Kandidaten. Das Problem ist, dass eben dieses System nur noch auf so eine politischer Ebene läuft, also dass nur noch Politiker diese Politik wirklich machen und gar nicht darüber nachdenken, dass gesagt wird, dieses Jahr wird es der, dann in 4 Jahren wird es der und so weiter und so fort. Und das ist was ich, glaube ich, ändern sollte und ich glaube, da ist seine Variante vielleicht ein Anstoß dafür. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat auch die AfD mittlerweile vorgeschlagen, dass die Bundespräsidentenwahl auf Volksebene passieren sollte, damit eben deutlicher dargestellt wird, wer wen möchte. Da kann man natürlich verschiedener Meinung sein, aber das würde ja auch in diese Richtung gehen, zu sagen, dass da eben mehr dargestellt wird, was wirklich das Volk und die Bevölkerung einfach möchte. Ich finde es ganz gut, dass jetzt Reik Anders und AfD der gleichen Meinung sind, zumindest in einem Thema. Ich finde es ganz spannend. Was glaubt ihr? Ist Bundespräsident eine politische Stelle? Sollte er politische Bedeutung haben? Sollte er eine politische Rolle spielen? Oder was meint ihr? Ist die politische Rolle vom Bundespräsidenten doch wichtiger? Ist es wichtig, wer uns international vertritt? Und wen würdet ihr euch als Bundespräsidenten wünschen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ciao. Ciao.